Szene 4. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo die nächste U-Bahn-Station ist? Oh, das ist weit. Zu Fuß bestimmt 20 Minuten. Wohin wollen Sie denn fahren? Ich möchte zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Na, da können Sie auch hier den Bus Nummer 23 nehmen. Der fährt auch zum Bahnhof. Vielen Dank.